WDR 5. Neugier genügt. Ich gebe es zu, auf der gesamten Fahrt nach Arnsberg habe ich gezweifelt. Ich habe mir einfach nicht vorstellen können, dass es viele Leute gibt, die sich nach Schlammbädern und Elektroschocks sehnen. Ich dachte, wenn ich Glück habe, sind da ein paar Dutzend Menschen, von denen einer oder zwei mit mir sprechen. Doch schon bei der Ankunft wird klar, dass ich völlig falsch liege. Mehrere Kuhweiden sind zu Parkplätzen umfunktioniert worden. Die Autos stehen dicht an dicht. Überall an der Straße hängen und stehen Schilder, die auf das Event verweisen, zu dem auch ich unterwegs bin. Der Strom derer, die teilnehmen wollen, reißt nicht ab. Vor mir laufen zwei junge Männer vom Parkplatz Richtung Veranstaltungsgelände. Gegen Fragen von Außenstehenden haben sie nichts. Fein, dann los. Namen bitte? Dennis, 27, aus Essen. Komischerweise auch Dennis, aber 32 bald und aus dem schönen Wetter an der Ruhr. Die Dennisse sind recht verschieden. Der aus Essen ist blond und drahtig und nimmt dieses Jahr schon zum zweiten Mal teil. Der Dennis aus Wetter ist dunkelhaarig, Brillenträger und von etwas handfesterer Statur. Außerdem ist er neu hier. Ja, jetzt bin ich echt aufgeregt. Also vorher war das gar nicht so, obwohl doch die Nacht habe ich relativ schlecht geschlafen, bin auch wach geworden. Warum, weiß ich auch nicht, aber jetzt will man es dann doch schon schaffen. Und wenn man dann jetzt schon hier ist, dann gibt es auch keinen Weg zurück. Der blonde Dennis gibt an, gut geschlafen zu haben. Er weiß ja ungefähr, wie es hier läuft. Angst hat er keine, obwohl er beim letzten Mal nicht ohne Blessuren nach Hause gekommen ist. Ja, kleine Schürfwunden oder sowas halt und durch die Stromschläge ein bisschen was im Nacken gehabt, aber ansonsten war es nicht so. Ach so, na, das klingt ja wirklich harmlos. Ich frage Dennis, ob er früher mal beim Bund war. Nein, das war ich nicht. Ich war Zivildienstleistender. Das ist der Moment, in dem ich verstehe, dass ich noch gar nichts verstanden habe. Mit Klischees und voreiligen Wertungen komme ich hier nicht weiter. Fangen wir also nochmal von vorne an. Es ist ein Samstag im Frühsommer. Auf dem Gelände um das Jagdschloss Härtringen in Arnsberg im Sauerland findet heute und morgen eine außergewöhnliche Veranstaltung statt. Sie heißt Tough Mudder, was übersetzt so viel bedeutet wie zäher Modder. Es handelt sich um einen extrem harten Hindernislauf. ...9000 Teilnehmer werden sich die 18 Kilometer lange Strecke am Ende der zwei Tage zugemutet haben. Alle 20 Minuten macht sich eine sogenannte Startwelle auf den Weg. Mit jeder Welle schwappen 200 Frauen und Männer auf den Kurs. Die meisten sind in Gruppen von 2 bis 5 Personen unterwegs. Man ist hier gerne ungewöhnlich. Es gibt Teams, die in Herrenanzügen starten. Es gibt Männer mit kleinen Elfenflügeln und wuscheligen Karnevalsperücken. Es gibt sehr viele Läufer in Superheldenkostümen. Die Mehrheit ist aber doch in einfachen Radlerhosen und T-Shirts angetreten. Und fast alle, die ich frage, nennen sehr ähnliche Gründe, warum sie überhaupt gekommen sind. Man macht sowas einfach sonst nicht und dann einfach mal auch so im Matsch zu liegen, das ist mal was ganz anderes. So ein schlichter Lauf, das kann jeder, das ist auch langweilig auf Dauer, also das ist mal eine schöne Abwechslung. Also ich glaube, dass der Teamgedanke im Vordergrund steht, dass man das mit den Jungs macht, die man gerne hat so, dass man das zusammen durchsteht. Und dann für einen persönlich glaube ich auch, dass das schon ein cooles Gefühl ist. Einfach mal wieder im Schlamm wühlen. Wann darfst du das als Frau nochmal? Und das ist auch noch anerkannt und wird gewürdigt. 21 Hindernisse gilt es zu bewältigen. Im Gelände verirren kann man sich aber nicht. Die Strecke ist auf voller Länge durch Flatterbänder abgeteilt. Bevor die einzelnen Gruppen loslaufen, werden sie auf das Abenteuer eingeschworen. Die wichtigste Regel lautet, das hier ist kein Rennen, sondern eine Herausforderung. Es geht nicht darum, wer es als erstes ins Ziel schafft, sondern darum, dass möglichst alle ankommen. Es wird euch geholfen da draußen. Ja? Wir helfen uns hier gegenseitig bei Tough Mudder. Deswegen sucht euch bitte jetzt jemanden, egal ob ihr kennt oder nicht kennt, und sagt, ja, wir schaffen das zusammen. Ich bring dich bis ins Ziel. Ich lass dich nicht liegen. Wir sind Tough Mudder. Wir schaffen das zusammen. Hurra! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viel Spaß da draußen. Genießt es. Zum Glück ist Genuss etwas sehr Individuelles. Denn die Dinge, die da draußen auf die Läuferinnen und Läufer warten, sind... Ups, jetzt hätte ich beinahe wieder mit dem Werten angefangen. Besser Dennis aus Essen und Dennis aus Wetter sagen etwas dazu. Also, Herrschaften, welche Hindernisse findet ihr am härtesten? Arctic Animal wieder mal, das Eisbecken. der Everest. Diese komische Halfpipe, die du dann hochlaufen musst, wenn du eigentlich den ganzen Kurs rum hast und schon tierisch kaputt bist. Und dann musst du wirklich noch zum Sprinter sitzen und die Halfpipe hochkommen. Aber es wird sich wahrscheinlich der ein oder andere oben befinden, der einem dann doch noch hochhilft. Ansonsten schiebst du einfach von hinten, von daher. Die Hindernisse, vor denen die Dennisse Respekt haben, sind auch für viele andere Teilnehmer die schlimmsten auf der Strecke. Am wenigsten Freunde hat das bereits erwähnte Arctic Enema. Übersetzt bedeutet es arktischer Einlauf. Aus der offiziellen Kurskarte, die jeder Teilnehmer vorab bekommt, geht hervor, dass die Wassertemperatur in diesem Eisbecken 4 Grad Celsius beträgt. Das Meer, in dem die Titanic versank, war auch nicht viel kälter. Der meterhohe Tank ist mit einer braunen Brühe und Tonnen von Eiswürfeln gefüllt. Er ist das zweite Hindernis auf der Strecke. Langsam machen ist nicht. Die Teilnehmer müssen über eine Rutsche ins Becken. Einmal müssen sie auch untertauchen, weil ein Gitter von oben fast bis auf die Wasseroberfläche reicht. Menschen mit Herzproblemen oder gar Herzschrittmachern wird die Teilnahme an diesem Hindernis nicht empfohlen. Fast genauso berüchtigt ist der sogenannte Everest, wenn auch weniger gefährlich. Es ist eine hohe, steile Halfpipe, also eine Hohlkehle, die nur die Fittesten mit einem entschlossenen Anlauf und einem Sprung Richtung oberes Plateau bezwingen. Die Oberfläche bietet kaum einen Halt. Es ist ein festes Plastik, also es ist biegsam, dass sich die Leute nicht wehtun, falls sie darauf fallen. Ganz viele rutschen ja dann nochmal runter und glatt ist es genau. Man muss ein paar Anlaufversuche nehmen, um da hochzukommen. Da sehen wir gerade, wie einer hochgezogen wird. David Gordon arbeitet für Toughmudder in London und leitet das deutsche Marketing. Ihm habe ich zu verdanken, dass ich große Teile der Strecke und viele Hindernisse zu sehen bekomme, ohne selbst den Lauf auf mich nehmen zu müssen. Wir fahren einfach mit dem Auto über Schleichwege, die David als Eingeweihter natürlich kennt. Nicht alle Teilnehmer haben Liebe im Blick, wenn sie uns so ausgeruht und unverschmutzt auftauchen sehen. Die meisten haben ihre Aufmerksamkeit aber ohnehin woanders und die brauchen sie auch. Interviews auf dem Kurs verbieten sich von selbst. Aber David ist ja da. Er erzählt mir von Will Dean, der Toughmudder vor 5 Jahren ins Leben gerufen hat, nachdem er zuvor eine unangenehme Erfahrung machen musste. Unser Gründer erzählt immer eine Geschichte, wie er früher einen Marathon gelaufen ist und seine Jacke konnte er nicht mehr öffnen und er musste unbedingt die Jacke öffnen und hat Leute gefragt, ob sie ihm helfen können und keiner wollte stehen bleiben und ihm helfen. Und da hat er sich gedacht, das kann doch einfach nicht sein, man braucht einfach mal ein Event, wo es um Teamgeist geht und da kam dann die Idee von Toughmudder her. Teamwork statt Wettkampf. Mit diesem Gedanken hat alles angefangen. Der Gründer hatte zunächst Schwierigkeiten, Investoren zu finden. Niemand glaubte so recht an die Idee. Irgendwann klappte es doch noch und sein Einfall entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem riesigen Erfolg. Auch in Deutschland sind wir erst seit 2013. Will hatte damals auch, als er noch studiert hat, die Idee und hat es dann 2010 umgesetzt. Und beim ersten Event kam gleich statt erwarteten 500, 5000 Teilnehmer. Und dann war gleich klar, die Leute wollen sowas. Also es ist nicht nur ein kurzer Trend, die Leute wollen wirklich die Art von Events. Kurzer Stopp beim nächsten Hindernis. Es ist dieses Jahr zum ersten Mal dabei. In den USA, wo Toughmudder angefangen hat, gibt es ein Hindernislabor, wo ständig neue Prüfungen erfunden und die alten überarbeitet werden. Die jüngste Attraktion für Deutschland ist eine der schlammigeren Aufgaben hier. Schmutzige Menschen kriechen hinein und kommen noch schmutziger heraus. Es riecht ein bisschen abstoßend, fast schon nach Gulli. Das ist der Breath-Kanal, der Geburtskanal, wo die Leute neu geboren werden, nachdem sie durch einen engen Tunnel kriechen. Also wir haben eine Plane obendrauf, die mit Wasser gefüllt wird. Man muss unter der Plane in einem engen Raum durchkriechen und das ganze Wasser drückt auf einen herab. Knapp die Hälfte der Hindernisse ist so konstruiert, dass man sich der Länge nach in die Pampe werfen muss. Bei Boa Constrictor gilt es zum Beispiel, durch eine enge Röhre abwärts in eine Schlammpfütze zu rutschen, über der in etwa 80 cm Höhe ein Holzgestell mit quergespanntem Stacheldraht liegt. Da richtet man sich lieber nicht auf, sondern robbt auf dem Bauch bis zur zweiten Röhre, die wieder aufwärts und zurück auf die Strecke führt. Dort warten die einzelnen Teilnehmer auf ihre Teamkollegen und laufen dann weiter, tropfend. Der 500. Captain America! 371. Batman und gefühlter 4000. Superman. Eine ganze Armee von Volunteers, also Freiwilligen, ist entlang der Route positioniert und wacht auch an den Hindernissen darüber, dass alles gut funktioniert und etwaige Verletzte schnell Hilfe bekommen. Besonders extrovertierte Volunteers erhalten ein Megafon und bemühen sich um Späße und Stimmung. Hier ist die Lächeln. Ihr macht das alles wunderbar. Je länger ich mir all das Personal, die aufwendigen Hindernisse, die vielen Infotafeln ansehe, desto mehr leuchten mir die Preise ein. Kurz entschlossene Zahlen 140 Euro für einen Tag. Wer sich einige Wochen oder gar Monate im Voraus anmeldet, kann für 80 oder 100 Euro an den Start gehen. Marketingmann David Gordon hat oft gehört, dass die Leute das Geld gern investieren. Ich glaube, wir sind einfach in einer Zeit, wo die Leute gerade in Deutschland auch sehr vorsichtig sind mit allem, oft im Büro am Schreibtisch. Ich kenne das vor allem aus persönlichen Gesprächen mit unseren Teilnehmern. Man hat halt einen festen Arbeitsablauf, geht vielleicht mal aus. Aber was hier wirklich passiert, sind, dass Erfahrungen und Erinnerungen geschaffen werden. Das heißt, man läuft es nicht nur am Wochenende, sondern man bereitet sich ein halbes Jahr, ein paar Monate vielleicht darauf vor. Man macht das Event und dann hat man Erinnerungen für eine lange Zeit. Hunderte Tough Mudder Events hat es seit der Gründung weltweit gegeben. Manche Teilnehmer machen Heiratsanträge beim Zieleinlauf, andere treffen hier den Menschen fürs Leben. Aber nicht jeder hat so viel Glück. Ein 28-jähriger Mann ist in den USA bei der Veranstaltung zu Tode gekommen, aus noch ungeklärten Gründen. Die Organisatoren reden nicht gern darüber. Aber viele Teilnehmer auf dem Platz haben trotzdem davon gehört. Und jeder von ihnen muss bei der Anmeldung quittieren, dass ihm das Risiko für Leib und Leben bewusst ist. Ja, das mussten wir unterschreiben. War nicht ganz so witzig, aber gehört halt dazu. Ich bin zurück im Mudder Village, so heißt der Eingangs- und Startbereich, wo auch Fressbuden und Erfrischungsstände zu finden sind. An diesem Wochenende passiert vieles gleichzeitig. Draußen traben bereits Tausende durchs Gelände. Hier vorne sind die nächsten Gruppen gerade beim Aufwärmen. Wenn wir in die Liegestützposition kommen, dann machen wir bitte ein ganz anderes Ra! Einmal mit der Liegestützposition und Ra! 200 weitere Läufer stehen in den Startlöchern. Und dann sind da natürlich auch jene, die schon wieder zurück sind von der Strecke. Das Team Leonidas Finest zum Beispiel. Drei Jungs, die mit kurzen Hosen und nackten Oberkörpern im Sonnenschein stehen und ein Belohnungsbierchen zischen. An den Waden getrockneter Schlamm, die Haare verklebt, auf den Gesichtern ein breites Grinsen. Lars aus Düsseldorf hat auf die Uhr geachtet und weiß, dass seine Gruppe 3,5 Stunden gebraucht hat. Aber wir haben uns diesmal ein bisschen Zeit gelassen, damit wir auch ein bisschen mehr für unser Geld haben. Und die Hindernisse und auf uns auch gegenseitig immer ein bisschen geholfen und auch den anderen hier. Letztes Jahr sind wir mit 3 Leuten hier durchgesprintet in 2,5 und ich muss sagen, da war nicht halb so cool. Der auffälligste Bestandteil dieses Teams ist der 27-jährige Blaine. Er hat Muskeln, die fast ein bisschen gefotoshoppt aussehen. Super Sixpack, super Bizeps, super Brustbeulen. Blaine erklärt seine Physis mit 2 Worten. Ehemaliger Footballspieler. Alles klar. Ob er beim Bund war, frage ich nicht. Man ist ja lernfähig. Blaine hat eine junge Frau dabei, die sehr offensichtlich schwanger ist. Sie heißt Melanie und stellt sich als seine Verlobte vor. Warum hat sie sich mit dem 9-Monats-Bauch ins Gedränge der Adrenalin-Arena getraut? Das ist für mich nicht trauen, das gehört für mich dazu. Ich will ihn sehen, wie er ins Ziel läuft, wie er da durchläuft, an Stationen abfangen. Das ist für mich Unterstützung und Spaß auch. Melanie sagt, dass sie sehr, sehr, sehr stolz auf Blaine sei. Und wie hält sich sein ungeborenes Kind? Das macht Bambule, ist groß und schwer. Ich denke mal, es wird so jemand wie er. Melanie und ihr Nachwuchs gehören zu einer weiteren Gruppe, die natürlich ebenfalls das Gelände bevölkert. Hunderte Angehörige, Freunde, Mitgeschleppte und Jubiliere sind gekommen. Unter ihnen gibt es große Unterschiede. Manche stehen an der Strecke und filmen jedes Fingerzucken des Lieblingsteilnehmers. Andere gehen die Sache etwas abgehangener an. Erich Rando zum Beispiel, der sich keineswegs in der Nähe des Ziels aufhält, sondern entspannt durch die Wiesen streift. Ich warte auf meinen Sohn, dass er wieder rauskommt. Ich müsste aber gleich durch sein. Petra Rando, die Mutter des Sohns, ist ebenfalls gelassen. Ihr Thorsten, sagt sie, packt das schon. Ja, na klar. Ich werde Thorsten nicht kennenlernen. Genauso wenig, wie ich Dennis und Dennis wiedersehen werde, die ich hier am Anfang gesprochen habe. Es sind einfach zu viele Menschen da. Egal, wir reden jetzt trotzdem noch ein bisschen über Thorsten. Der ist nämlich sehr kurzfristig für einen Freund eingesprungen. Das heißt, er ist weder wirklich fit noch wirklich gewappnet. Sein Vater ist dennoch unbesorgt. Er ist wohl manchmal ein bisschen draufgängerisch, aber das hat sich gelegt mit den Jahren. Ist er alt genug, man wird schon wissen, was er macht. Offiziell wird ein mindestens mehrwöchiges Lauf- und Krafttraining empfohlen, wenn man bei Tough Mudder durchkommen will. Erich und Petra Rando zucken die Achseln. Sie verlassen sich darauf, dass sie ihren 30-jährigen Filius in einem Stück wiederbekommen werden. Ja, das klappt schon. Ja, doch. Sonst käme man mit Karre an. Hier ein Teil und da ein Teil. Ich gehe wieder ein bisschen näher an die Strecke. Ich bin inzwischen schon 5 Stunden hier, trotte über Stock und Stein, trage meine Handtasche und mein Aufnahmegerät. Die Sonne brennt auf der Haut. Aber eigentlich wird nichts Anstrengendes von mir verlangt. trotzdem fühle ich mich bereits halb ermattet. Nicht in 1000 Jahren hätte ich eine Chance, den Taffmörder zu schaffen. Aber die Ausrede, dass ich eine Frau bin, zieht hier nicht. 30% der Teilnehmer sind weiblich. Was die wohl motiviert? Keine Ahnung, ich hab's gesehen und ich wollte eigentlich letztes Jahr schon mal mitmachen und da hat's irgendwie nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, so Leute, scheiß drauf, dieses Jahr machen wir jetzt mit, egal was kommt. Und ja, jetzt sind wir hier. Valeska ist 20 und fällt vor allem durch die Beschriftung ihres T-Shirts auf. Sie und ihr Teamkollege tragen eine Frage auf dem Rücken. Wessen Arschloch hatte diese Scheißidee? Je nun, Valeska hat ja vorhin schon zugegeben, dass sie selbst den Vorschlag gemacht hat. Sie findet sich tough genug. Ich hingegen muss mich fragen, ob ich vielleicht einfach ein Weichei bin. Oder sind es am Ende doch die Teilnehmer, die einen netten, kleinen Sockenschuss haben? Freundlicherweise beantworten sie das selbst. Ja, ich glaube, jemand, der irgendwie so normal ist, der wird hier niemals mitmachen. Also man muss schon irgendwie ein bisschen verrückt sein. Ja, man geht ja schon auf eine Art und Weise an seine Grenzen, wie es echt selten vorkommt. Deswegen, also ich glaube, für manche Sachen, dass man das wirklich mitmacht und dafür noch Geld bezahlt, also da muss man echt ein bisschen bekindert sein, ja, ist bekloppt. Sind wir nicht, also vielleicht ein bisschen, also nur ein bisschen verrückt, aber es macht ja Spaß. Also am Anfang ist es ein bisschen eklig, wenn man durch den Matsch läuft, aber wenn man eh einmal dreckig ist, dann finde ich, kann man das doch gut machen. Das für mich Verrückteste ist das Finale. Die letzten circa 15 Meter vor dem Ziel führen unter einem Gerüst durch, von dem herab elektrisch geladene Drähte hängen. Jede Berührung bedeutet Kontakt mit 10.000 Volt. Die Drähte hängen eng. Es ist völlig unmöglich, ohne Schlag durchzukommen. Und doch verziehen die meisten Läuferinnen und Läufer keine Miene. Sie sausen still durch diese letzte Schikane. Erst wenn sie in Sicherheit sind, fangen sie an zu brüllen. Aber nicht vor Schmerz, sondern weil sie Helden sind. Schmutzig und tapfer und für einen Tag ein bisschen unsterblich. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.